Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute mal kein Wie kann man, sondern heute geht es um den Teufel Bamster Pro und noch ein paar coole Hintergrundinformationen. Generell über Lautsprecher, wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Bassreflex, Passivradiatoren und so weiter. Fangen wir an. Ich habe hier den Teufel Bamster Pro, freundlicherweise von Teufel und Dank, dass ich da Autor bin, bei techniktest-online.de zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe da auch einen ausführlichen Testbericht zugeschrieben, den findet ihr in den Shownotes und den habe ich auch heute auf Twitter geteilt. Bei Facebook wird er, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich auch schon drin sein. Der Teufel Bamster Pro ist ein sehr besonderer Bluetooth-Lautsprecher. Wir hatten ja hier schon mal den JBL Go. Der JBL Go, der war so ein ganz normaler Speaker eigentlich. Und den Teufel Bamster Pro habe ich jetzt gerade mal hier so in der Hand. Das ist so, naja, wie soll man das beschreiben? Ein nicht allzu großer Lautsprecher. Wiegt um die 900 Gramm, würde ich schätzen. Wahrscheinlich ist es mehr oder weniger. Im Testbericht steht davon auf jeden Fall was. Und das Tolle, es ist hier noch so, dass man physische Elemente zur Steuerung des Lautsprechers zur Verfügung hat und auch ein paar Anschlüsse. Jedoch beschränkt sich Teufel hier auf das Nötigste. Was auch recht cool ist, man bekommt so eine schöne Ladeschale beigeliefert, die schauen wir uns aber später noch an. Was ist an diesem Lautsprecher so besonders eigentlich? Der Teufel Bamster Pro ist der einzige Lautsprecher von Teufel, der über die Dynamore-Technologie verfügt. Und diese Dynamore-Technologie macht es eben möglich, dass man den Sound nicht nur in die Breite zieht, so wie das manche machen und einen Surround vorgaukeln, sondern Teufel hier wirklich eine Virtual Boost-Technik entwickelt hat, die auch meiner Meinung nach einen guten Eindruck beim Hörer A hinterlässt und B aber auch tatsächlich von nutzbarem Wert ist. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen abwertend von nutzbarem Wert, aber es ist wirklich sehr cool eigentlich, was aus diesem kleinen Speaker hier dann letztendlich rauskommen kann. Ich habe ja am Anfang auch schon das angesprochen mit der Passivtechnik und so weiter. Und dieser Lautsprecher verfügt über zwei Vollbereichs-Aluminiumtreiber für die Hoch- und Mitteltöne und hat auf der Rückseite, beziehungsweise unten ist das, der strahlt in so einem spitzen Winkel zu einem hin. Das heißt, der steht ein bisschen so gekippt, kann man sagen. Und die Passivradiatoren sind dann sozusagen auf der Unterseite. Das sind zwei ovale Membranen, beziehungsweise Gewichte, die recht weich sind. Wenn man sie etwas hineindrückt, hört man auch nicht wirklich was, wenn ich dagegen klopfe. Ist auch hier so abgedichtet von Plastik, das andere ist ein Aluminium-Body und auf der Unterseite finden wir auch die Ladeanschlüsse für die Ladeschale, aber dazu habe ich ja gesagt, später mehr jedenfalls. Die Bassradiatortechnik, die Passivradiatortechnik auch genauer, macht es eben möglich, aus recht kleinen Speakern doch cool und effizient Klang und Dynamik rauszuholen. Und das mit recht starkem Druck, wie wir auch später in dem Beispiel hören werden. Die Passivradiatoren arbeiten so, dass wir hier bei den Vollbereichstreibern wird ja Luft im Lautsprecher erzeugt, wenn Musik, also ein Signal anliegt an dem Lautsprecher. Jetzt habe ich es aktuell hier per Klinke angeschlossen. Ist im Prinzip egal, ob Klinke oder Bluetooth. Das sind nämlich auch die einzigen Möglichkeiten, die dieser Lautsprecher unterstützt. Übrigens auch NFC-fähig für die Android-Nutzer. Für iOS-Nutzer geht das ja immer noch nicht. Und ja, bei der Passivradiatortechnik ist es so, dass wir, beziehungsweise der Lautsprecher, die Schwingungen nutzt, beziehungsweise die Luft, die im Gehäuse erzeugt wird und die dann an diese Passivradiatoren weitergeleitet werden und diese somit in Schwingung versetzt werden und tatsächlich ordentlichen Druck erzeugen können. Bei Bassreflexbauweisen, das ist dieses System, das hier auch steht, das schauen wir uns auch noch an vom Hören her jetzt, nicht vom, ja, wie es aufgebaut ist und so. Und bei der Bassreflexbauweise ist es in der Regel so, dass hier eine eigene Membran arbeitet und diese dann die Schwingungen, die Luft, die da freigesetzt wird, eben durch ein Bassreflexrohr wieder abführt. Oder auch durch mehrere, das kommt darauf an, wie der Lautsprecher eben konstruiert ist. Bei dem hier ist es so, dass wir hier einen 26 cm Subwoofer haben und zwei Bassreflexöffnungen. Bei Teufel haben wir, wie gesagt, zwei Vollbereichstreiber, die für die hohen und mittleren Töne bzw. Frequenzen zuständig sind, und die etwas tieferen Frequenzen bis 59 Hertz abwärts übernimmt dann der Passivradiator bzw. die beiden. Wenn wir den Lautsprecher einschalten, dann hören wir kein Signal. Es ist diese Taste hier. Also, ich werde das jetzt mal hier erklären, wie die Tasten, ist doof jetzt mit dieser Taste hier. Wir haben ganz in der Mitte ein Lautstärkerad, da ist auch das Teufel T, dieses fungiert auch als die Play-Pause-Taste. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal drücke, das Vorführeffekt, muss ich mal kurz gucken, was ich da am Tablet, ich hatte da eigentlich einen Titel voreingestellt, Moment. Ah, es kommt. Hatte noch geladen. Jetzt ist auch gerade die Dynamo-Technik aktiv. Ist natürlich total doof, weil ich hier nur in Mono aufzeichnen kann. Sorry dafür. Also ihr dürft auch das nicht als professionellen Referenzwert auf jeden Fall betrachten. Vielleicht hört man aber dann später trotzdem irgendeinen Unterschied. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber kann man nichts machen. Den Unterschied zwischen Passivradiator und Bassreflex werdet ihr aber auf jeden Fall hören, weil da geht es eigentlich nicht um Stereobild. Wenn ich jetzt also hier drücke, in der Mitte fällt, also wenn ich hier drücke, dann muss der Lautsprecher übrigens per Bluetooth verbunden sein, weil das sonst nicht funktioniert. Wenn ich dann nochmal drücke, dann ja, stoppt die Musikwiedergabe wieder. Im Prinzip so, wie wir das auch beim JBL Go hatten. Um dieses T herum ist ein Lautstärkerad, mit dem man die Lautstärke anpassen kann. Hat auch fühlbare Druckpunkte, wie man das auch immer nennen mag. Also ich kann das mal hier gerade ans Mikrofon ranhalten. Also hört man, denke ich. Ganz unten die Taste, das ist so ein Kreis, ist die On-Off-Taste. Links eins weiter haben wir die Titel-Zurück-Taste. Wenn wir die einmal drücken, wird ein Titel zurückgesprungen. Die nächste Taste ist die Batteriestatus-Taste. Wenn wir die drücken, wird der Batteriestatus leider nicht barrierefrei angezeigt. Ist aber nicht so schlimm. Mir geht es beim Lautsprecher eher um den Klang. Ganz oben haben wir die Bluetooth-Pairing-Taste dann, auf 12 Uhr quasi, weil das ja eben rund ist. Ich gehe hier aktuell im Uhrzeigersinn. So, und jetzt, es fällt mir gerade auf, dann hätte ich eigentlich sagen müssen, nach rechts, ist auch egal. Also ich habe, das ist unten hier, wo ich war, bei der Power-Taste, gehen wir im Uhrzeigersinn weiter. Dann kommt, wie gesagt, die Titel zurück, dann die Batteriestatus-Taste. Auf 12 Uhr haben wir die Bluetooth-Pairing-Taste. Für eine Pairing-Funktion müssen wir 5 Sekunden gedrückt halten und dann in die Bluetooth-Einstellungen des jeweiligen Devices gehen und dort den Lautsprecher suchen und sich damit verbinden. Das funktioniert übrigens ganz ohne Passwort und sonstiges. Dann auf quasi 1 Uhr haben wir noch eine Taste. Das ist die Dynamo-Taste. Und dann eine Taste weiter im Uhrzeigersinn ist die Titel-Vor-Taste. Und dann sind wir wieder bei der Power-Taste, also On-Off, angelangt. Dieses Dynamo ist, wie gesagt, diese Virtual Boost Surround Technologie von Teufel, die exklusiv in diesem Lautsprecher bis jetzt nur eingesetzt wird. Der Bamster Pro ist aus der Bamster Serie der dritte Lautsprecher. Es gibt den Bamster XS, den normalen Bamster und den Bamster Pro. Beim Bamster und Bamster XS finden wir jeweils kein Dynamo. Deshalb denke ich auch, dass die Pro-Funktion hier deutlich das Dynamo und der verbesserte Sound ist. Wir haben natürlich auch einen integrierten Akku hier mit 2500 mAh, war das, glaube ich, genaueres im Testbericht, wenn euch das total interessiert, die technischen Details. Warte noch mal kurz zu den Anschlüssen. Auf der Rückseite haben wir einmal Micro-USB-Anschluss, können wir auch zum Laden des Akkus benutzen. Die Ladeschale zeige ich gleich noch, denn wir haben ja hier zwei Lademöglichkeiten. Und es gibt rechts daneben den Aux-In, da steckt jetzt gerade das Klinkenkabel drin. Auf der Unterseite sind wie gesagt die Passivradiatoren, links und rechts, in der Mitte getrennt durch diese Anschlüsse Klinke und Micro-USB. Und da sind auch zwei kleine Einsparungen für die Ladeschale. Aussparung wohl eher. Ich wollte nämlich eigentlich erst Einkerbungen sagen, also kann man das auch als Einkerbung. Ich werde das hier auch übrigens mal nicht so schneiden. Ich finde das immer total unpersönlich, wenn man jedes Missgeschick wegschneidet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier habe ich jetzt mal die Ladeschale und diese hat hier solche, so kann man hier leicht drücken. Und da wird der Lautsprecher einfach draufgestellt, da ist auch das Teufel T in der Mitte. Draufstellen ereignet sich nicht als sonderlich schwierig, ihr solltet halt wirklich überprüfen, ob er gut draufsteht, das fühlt man eigentlich. Dann haben wir einen recht dicken Trafo hier, der aber direkt in den Stecker mündet. Das heißt, wir haben da nicht total viel Kabelgewirr. Das Kabel ist aber trotzdem recht lang. Die Ladeschale hat unten Gummifüße, sodass sie nicht wegrutscht. Auf der Rückseite auch nochmal ein Aufkleber. Was dort draufsteht, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich irgendwas von Teufel. Wahrscheinlich Made in China. Nee, Spaß. Obwohl Teufel auch mittlerweile in China hier steht. Das zur Ladeschale. Der Lautsprecher selber steht jetzt hier, könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, und wartet schon darauf, dass er getestet wird. Das heißt, ich drücke jetzt einfach mal auf meinem iPad die Play-Taste und wir hören einfach mal ein bisschen rein. Dynamo übrigens aktiv. Ist jetzt ungefähr halbe Lautstärke so. Ich kann ihn jetzt auch mal anheben und hier fällt jetzt gleich was auf, das werde ich aber nachher noch genauer erklären, dass der Sound sich nicht wirklich verändert. Ja, drehen wir das doch mal weiter auf. Und durch das Dynamo haben wir hier eben ein wirklich sattes, dynamisches Klangbild. Wenn ich das jetzt ausschalte, ja, wahrscheinlich interessiert sich auch der ein oder andere, wie denn die Werte bei voller oder etwas höherer Lautstärke sind, bei groberem Niveau. Und da muss ich sagen, dass der Lautsprecher bis knapp 80% wirklich verzerrungsfrei ohne Dynamo spielt. Danach kann es dann ab und zu mal Verzerrungen geben. Volle Lautstärke jetzt ohne Dynamo. Volle Lautstärke mit Dynamo. Also ich muss schon sagen, es fällt einem eigentlich schon auf bei voller Lautstärke, wann Dynamo an ist und wann nicht. Und jetzt, was mir gerade noch einfällt bei voller Lautstärke, der Schallpegel übrigens, ist bei voller Lautstärke von Teufel angegeben 90 Dezibel auf einem Meter. Und ich muss auch echt sagen, das Ding geht verdammt laut. Also für die Größe, für das Gewicht bekommt man hier einen sehr solide verarbeiteten Lautsprecher mit akkurater Akkulaufzeit, dazu im Testbericht mehr, sehr gutem Sound. Auch diese Dynamo-Technik trägt eindeutig dazu bei, gerade bei Rockstücken, wir können leider hier nichts, was GEMA-geschützt ist, einspielen, deshalb war das jetzt hier eher so ein langweiliger Track, der eigentlich nicht irgendwie viel zu bieten hatte, außer ein paar Vocals und Schlagzeug und irgendwelche Basslines. Ja, und das ist auf jeden Fall schon beeindruckend, was Teufel hier abgeliefert hat. Und jetzt beschäftigen wir uns nochmal kurz mit dem Unterschied zwischen passiver Technik und dem Bassreflex. Jetzt mit einem Bassreflex-Lautsprecher habe ich gerade mal kurz angeworfen. Ebenfalls der gleiche Track. Für die Demonstration zwischen Bassreflex und Passivradiatortechnik etwas ungeeignet. Ich habe jetzt hier wieder den Teufel Bamster Pro in der Hand und der ist übrigens gerade nicht angeschlossen mit seinen Bassradiatoren. Das haben wir ja vorhin gehört. Diese Bassradiatoren sorgen angeblich bis zu 59 Hertz Frequenztiefe. Kann ich so nicht komplett bestätigen, aber bis zu knappen 65 bis 70 Hertz spielt der Bamster Pro die Frequenzen tatsächlich sauber und solide ab. Und das ist für die Größe erstens des Speakers schon mal beeindruckend und die Lautsprecher werden natürlich auch so konstruiert, weil so erstens weniger Schmutz hineingeraten kann, aber auch der Sound sich immer gleich anhört. Da hatte ich vorhin schon mal kurz darauf hingewiesen. Und beim Bassreflex haben wir in der Regel eine Membran, meistens einen Subwoofer. Für Breitbandspeaker wäre das recht untypisch, so wie wir das hier beim Teufel Bamster Pro haben. Und dazu hier bei mir, beim 26er Subwoofer zum Beispiel, zwei Bassreflexöffnungen. Naja, und wenn man das dann hier hört, dann fällt einem, denke ich, auf, dass der Bass da schon deutlich tiefer ist. Klar, wir haben hier Vollbereichstreiber. Das ist, kann man eigentlich gar nicht so vergleichen. Aber ich denke, der Unterschied wird gleich klarer zwischen Bassreflex und der Passivradiator-Technologie. Ich habe jetzt mal einen geeigneten Track herausgesucht und möchte euch jetzt noch mal kurz ein bisschen was darüber erzählen und dann hören wir uns das zum Schluss auch noch an. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Bassradiatoren natürlich bei der Konstruktion wie bei dem Teufel hier mit den Vollbereichstreibern sehr sinnvoll sind. Aber was ist jetzt eigentlich bei Lautsprechern, die ich in einem Raum aufstelle und dort, die eventuell nicht allzu groß sein sollen, aber trotzdem ordentlich Tiefenbass mitbringen. So bis zu 40, 30 Hertz dann herunter und nicht nur eben bis 59, beziehungsweise ich finde immer noch knappe 70 beim Teufel. Und viele gaukeln einem auch vor, wie zum Beispiel JBL mit ihrer neuen Boombox jetzt ja auch, dass das ganz, ganz toll wäre. Und dabei wird euch einfach nur ein schöner Silberteller mitverkauft für knappe 500 Euro. Und da würde ich mir ganz ehrlich lieber einen Teufel Boomster XL oder einen Rockstar Air kaufen. Kostet zwar 100 Euro mehr, war jetzt neulich auch im Angebot für 500, trotzdem 100 mehr im Regulärpreis. Und bietet aber eine echte Tieftonmembran, also einen echten Tieftöner. Beim Teufel Rockstar Air sind es übrigens auch wie hier fast 250, ich habe ja 260, also 250 mm, 25 cm Sub inklusive 4 Bassreflexöffnungen, um ein Klangbild bis zu 45 Hertz möglichst präzise und gesättigt ermöglichen zu können. Beim Bassreflex ist es aber natürlich auch so, dass es Nachteile gibt. Wenn wir die Bassreflexbauweise haben, zum Beispiel hier wie bei dem Lautsprecher hier, den ihr vorhin gerade gehört habt, dann verändert sich auch die, je nach Raumakustik, auch eben, naja, die Akustik selbst der Musik. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, den Subwoofer in den Schrank reinstelle, dann sind die tiefen Bässe halt auf einmal weg. Und wenn ich den Subwoofer hier irgendwo, ist auch falsch, aber sagen wir das einfach mal zur Einfachheit so, wenn ich den hier wohin stelle, am besten hier, wo er jetzt steht, dann hört man eben auch die tiefen Frequenzen. Und beim Subwoofer können dadurch halt auch mit kleinen Membranen durch eigentlich nur Luft eben auch tiefe Frequenzen erzeugt werden. Wie natürlich dann die Qualität der Musik im Endeffekt ausfällt, ist von Lautsprecher zu Lautsprecher und Subwoofer zu Subwoofer unterschiedlich. Aber das ist im Prinzip mal so der Unterschied, dass eben die Bassreflexrohre die Luft abführen und dadurch einen tieferen Klang erzeugen und halt sehr effizient sind. Und die Passivradiatoren bei schon auch Effizienz in dieser Größe hier, wie bei dem Teufel Bamster Pro, einen soliden, in Anführungszeichen, Tiefbass abliefern. Wenn ich jetzt aber hier 26 cm solcher Radiatoren hin hätte, so wie bei der JBL Boombox, dann, naja, klingt das halt dementsprechend nicht mehr schön, wie ich finde. Natürlich, wenn ich auf dem Feld das Ganze aufdrehe, dann klingt das Ganze da auch noch recht, in Anführungszeichen, sexy. Und wenn ich das Ganze aber hier drinnen aufstelle, dann klingt es genau gleich flat und hat eigentlich keine richtige Dynamik drin. Das ist ja auch dann das, wo diese geschlossenen Subwoofer wieder ins Spiel kommen. Das ist aber wieder was ganz anderes. Das funktioniert nämlich nochmal anders. Da habt ihr nämlich den Schall, der im Inneren dann gedämpft werden muss. Das ist aber dann sehr ineffizient. Deshalb sind diese Dinger auch sehr teuer, klingen aber dadurch, wie ich finde, sehr präzise. Gerade Frontfire-Subwoofer sind da sehr cool. Und das ist übrigens auch die Technologie hier, Frontfire mit zwei Bassreflexrohren. Und jetzt, wo ich so viel gequatscht habe, ich möchte jetzt hier nicht noch mit Front- und Downfire-Unterschied ankommen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mal bei Twitter oder Facebook. Dann werde ich dazu nochmal eine extra Episode aufzeichnen. Übrigens beim Bassreflex, jetzt fällt es mir gerade noch ein, man kann das ja auch unterschiedlich wohin stellen, dann gibt das auch unterschiedlichen Klang. Das hat jetzt nichts mit Bassreflex generell zu tun, sondern auch mit halt der Raumakustik. Und da kann man zum Beispiel mit der Phaseneinstellung am Subwoofer noch was machen. Also falls euch das interessiert, dann kann man darüber bestimmt auch noch eine Episode aufzeichnen. Jetzt hören wir mal hier mit dem 25 cm Subwoofer und den Speakern, die damit angeschlossen sind, einen kleinen Track kurz rein, um das zu hören. Und danach hört ihr das auch gleich im Teufel Bamster Pro. Current Classics. Was hier mit vibriert, ist der Schrank. Also da nicht wundern. Ich versuch's mal eine Stufe leiser, dass das dann nicht mehr passiert. Nochmal. Current Classics. Ja, das bringt nichts. Egal, ich spiele das einfach nochmal an und dann gibt's direkt danach den Teufel Bamster Pro. Mal zum Vergleich. Current Classics. Zum Vergleich gerade noch mal Bassreflex. Können noch mal direkt vor den Subwoofer gehen. Vielleicht hört ihr das dann da mehr. Moment. Cara Classics. Also ich denke schon, dass man das einigermaßen gehört hat. Ich hoffe es zumindest. Ich höre das ja jetzt erst hinterher, also nachdem ihr das dann schon bei euch hier hören könnt oder gehört habt, eventuell schon. Ja, und ich denke, das veranschaulicht recht simpel, was eigentlich der Unterschied da zwischen Bassreflex- und Passivradiatortechnik ist. Und bei kleinen Speakern bin ich ja eher der Freund von diesen Passivradiatoren. Damit fährt man recht gut, weil die Bassreflexrohre ansonsten auch unangenehme Geräusche, Windgeräusche, so Furzgeräusche nennt man das auch manchmal, so ein, naja, jetzt fällt mir gerade der Fachbegriff nicht ein, Flattern, ja, kann man das auch nennen. Also es macht dann so komische so Geräusche, ne? Ganz komisch. Also das irgendwie später auch mal, wenn euch das noch mehr und vertieft interessiert, diesen ganzen Frontfire, Downfire und so weiter, dann können wir das mal vertiefen und ich kann mal versuchen, Bassreflexgeräusche herauszusuchen. Dann macht es so ganz komisch. Das nervt natürlich sehr beim Musikgenuss. Ja, und wie gesagt, bei diesen Passivradiatoren ist halt bei kleinen Lautsprechern effizienter und bei größeren Lautsprechern jedoch nicht. Und was natürlich ist, Bassreflex, wie gesagt, wenn es gute sind, klingt es gut. Wenn es aber schlechte sind, dann gibt es diese Windgeräusche, dieses Flattern und dann schnarcht halt die Musik mal ein bisschen. Ne? Dann klingt das nicht mehr so natürlich, dann sind wieder die geschlossenen Bauweisen eines Subwoofers besser. Da gibt es so viele Unterschiede, also das ist auch generell so, das ist ja beim Teufel ein Vollbereichstreiber mit diesen Passivradiatoren und hier ist es ja im Prinzip ein Subwoofer, der die Bassreflexe hat und da sind auch nochmal Breitband-Speaker mit dran, also Mittelhochtöner, die aber dann keinen, also sie sind komplett geschlossen, die haben keinen Passivradiator oder sowas mit drin und ich denke auch Breitband-Speaker ohne Sub mit Bassreflex, das wäre auch nichts. Das ist einfach das Bassreflex bei Subwoofern, wenn es gut ist, in Ordnung. Mir ist aber die geschlossene Bauweise noch lieber. Ja, jetzt könnt ihr mal auf Twitter kommentieren oder auf Facebook auch, was euch da noch interessiert. Und eventuell auch selber eine Folge mal produzieren oder das machen wir, falls das sehr gewünscht ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.